Erster liebe Freunde, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen. Zweiter, so erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus als Mensch gekommen ist, der ist von Gott. Dritter, jeder Geist aber, der Jesus nicht bekennt, ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und er ist jetzt schon in der Welt. Vierter, ihr, meine Kinder, seid von Gott und habt diese falschen Geister besiegt, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Fünfter, sie sind von der Welt, deshalb reden sie auch aus der Welt heraus, und die Menschen in der Welt hören auf sie. Sechster, wir sind von Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns, wer nicht von Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Siebter, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, weil die Liebe von Gott kommt. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Achter, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Neunten, Gottes Liebe wurde uns dadurch gezeigt, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. Zehnter, das ist die wahre Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Opfer für unsere Sünden gesandt hat. Elfter, liebe Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Zwölfter, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe wird in uns vollkommen. Dreizehnter, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, weil er uns von seinem Geist gegeben hat. 14. Wir haben es gesehen und bezeugen, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat, um die Welt zu retten. 15. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. 16. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 17. Darin wird die Liebe bei uns vollkommen, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben können, weil wir in dieser Welt so sind wie er. 18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Furcht hat mit Strafe zu tun, und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollkommen. 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sehen kann, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sehen kann. 21. Und dieses Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben.